hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Fußball! Die ganze Welt ist Fußball verrückt, die Stadien nicht fertig und Sepp Blatter zickt. Korruption, Demos und Soldaten und die Deutschen warten im Biergarten. Tief im Dschungel, Brasiliens Dschungel, der Löwe Weltmeister. Tief im Dschungel, Schluss mit Gekungel, wir wollen den Pokal. Bierkraft! In Europa will den Genmais nicht verhindern. Der Mais ist gekommen. Und Unmut wegen Mitfahr-Apps bei Taxifahrern. Hier wird Taxi kalt gemacht. Es scheitert die. Es scheitert die. Darf sie weiter Spinner nennen? Das geht raus an alle Spinner. Er ist der Gewinner. Ab heute für immer. Spinner? Für mich sind das richtige W***. Ballermann, na, na, Nachrichten. Ballermann, na, na, Nachrichten. Mehr Spaß. Einfach SWR 3.